Erstens in die arbeitenden St. Johannes-Logen mit den drei Graden, erstens Lehrling, zweitens Geselle und drittens Meister. Zweitens in die leuchtenden Andreas- oder Schottenlogen mit ebenfalls drei Graden, viertens Andreas Lehrling, fünftens Andreas Geselle und sechstens Andreas Meister. Daran schließen sich drittens die erleuchteten und wirkenden Stewards-Logen mit weiteren vier Graden. Siebentens die hocherleuchteten Stewards-Brüder, achtens der höchst leuchtende Salomons-Vertraute, neuntens der erleuchtete Vertraute der St. Johannes-Loge, zehntens der hocherleuchtete Vertraute der St. Andreas-Loge, Ritter des Purpurbandes. Daran reiht sich noch der elfte Grad mit dem höchst erleuchteten Kommandeur mit dem Roten Kreuz. Er nennt sich Vicarius Salomonis, denn der weise König Salomo wird als Stifter und erster Großmeister des Ordens angesehen. Mit diesen elf Graden ist es aber nicht abgetan. An der Spitze der schwedischen Maurerei steht vielmehr ein nur dem Ordensmeister bekannter Oberer. Die großmeisterliche Würde ist in seinem Geschlechte erblich. Der weltliche Name und Aufenthalt des Oberen ist für alle Ordensbrüder mit Ausnahme des Ordensmeisters ein Geheimnis. So heißt es im dritten Kapitel, Paragraph 3 der Freimaurerkonstitution der großen Landesloge von Schweden, wörtlich nach der Übersetzung der Latomia: Die Welt in 9, jetzt 10 Provinzen geteilt, wird durch einen Großmeister oder Salomo regiert, der von Vater auf Sohn zur Regierung erwählt wurde, um die Arbeiter den guten Weg zu leiten. Er ist den Maurern bekannt und unbekannt. Dieser Salomo lässt jede Provinz durch einen Vikar regieren, den er ernennt oder durch die Brüder der Provinz ernennen lässt. Dieser regiert die Provinz und so weiter. Die Latomio, 28. Jahrgang, 1869, Seite 18, knüpft daran die Frage: Wer ist dieser Salomo? Wo ist sein Sitz? Wenn die Fundamentalkonstitution die Wahrheit redet und keine Märchen erzählt, so ist König Salomo sogar Stifter des ganzen Bundes und hat bestimmt, dass die großmeisterliche Würde in seinem Geschlechte bleiben soll. Die gewiss nicht antisemitische Latomia knüpft daran die Befürchtung, dass nicht ein christlicher Fürst, sondern ein wahrhafter Israelite dieser unbekannte Obere sein könnte. Dabei trägt sie aber selbst auf der Titelseite den sechszackigen Stern Davids. Zu bemerken wäre, dass in der Freimaurerei überhaupt nicht immer das sichtbare Oberhaupt zugleich auch das wirkliche Oberhaupt ist. Wir wissen dies aus dem Munde englischer, französischer und amerikanischer Freimaurer. In der Verfassung der schwedischen Großloge findet diese Behauptung eben nur ihre einwandfreie Bestätigung. Treten Fürsten der Loge bei, so wird ihnen der Bestand von Hochgraden entweder verheimlicht oder, wenn dies nicht möglich ist, gibt man ihnen bloß scheinbar Hochgrade und erfindet ein besonderes Ritual dafür, aus dem alles ausgemerzt wird, was etwa ihren Verdacht erregen könnte. So wurde zum Beispiel dem Bruder Friedrich II., König von Preußen, das Bestehen von Hochgraden ängstlich verheimlicht. Eine Tatsache, die uns der freimaurerische Geschichtsschreiber Louis Blanc berichtet. Und dass Fürsten und Könige, wenn sie je an der Spitze der Loge standen, durchaus nicht wissende Brüder zu sein brauchten, geht aus unzähligen Belegen hervor. Doch kehren wir zu den niederen Graden zurück. Die blauen Grade oder die Johannesmaurerei ist an sich vielleicht ungefährlich, ja sie wirkt in manchen Beziehungen wohltätig, wenigstens in Deutschland. Sie unterhält eine große Anzahl von Stiftungen, treibt im Allgemeinen keine Politik und kann, soweit sie nicht von Hochgraden abhängig ist, als gemeinnützige Anstalt betrachtet werden. Aber die blauen Grade sind, wie Bruder A. Pieck gesagt, eben nur der Vorhof und die Vorhalle des Tempels. Ein Teil der Symbole wird dort allerdings dem Lichtsuchenden erklärt. Er wird jedoch absichtlich durch falsche Auslegungen irregeführt. Es wird nicht beabsichtigt, dass er verstehe, es wird vielmehr beabsichtigt, dass er sich einbilde, er verstehe. Die wahre Auslegung ist den wirklich Eingeweihten, den Fürsten der Maurerei, vorbehalten. Daraus geht wohl mit Klarheit hervor, dass die Freimaurer in ihrer überwiegenden Mehrheit keine blasse Ahnung davon besitzen, zu welcher Rolle sie missbraucht werden. Von den Arbeiten der maurerischen Werkstätten höherer Grade verlautet in der Tat nirgends etwas. Sogar ihre Mitgliederlisten werden ängstlich geheim gehalten, und zwar nicht bloß gegenüber den Profanen, sondern auch gegenüber den Brüdern niederer Grade. Das wurde sogar dem Bruder Dr. Julius Goldenberg zu bunt, und er beklagte sich bitter über den unkontrollierbaren Einfluss der Hochgrade, die eine unsichtbare, unverantwortliche Macht darstellten. Goldenberg, ein bekannter Wiener Freimaurer, der mehrere Schriften veröffentlichte, gibt unumwunden zu, dass die Wirksamkeit der Hochgrade über die allgemeine maurerischen Zwecke hinausgehe und beschwert sich darüber, dass die ersten drei Grade stets im Unklaren gehalten oder gar getäuscht werden, während man von ihnen blinden Gehorsam verlange. Mit Recht sagt Goldenberg, dass solche Zustände freier Männer unwürdig seien. Was Bruder Goldenberg über die ungarische Hochgradmaurerei sagt, trifft buchstäblich zu. Offenbar wusste er damals noch nicht, dass es zu den Aufgaben der Hochgrade gehört, auf die unteren Grade jeden erdenklichen Einfluss auszuüben und insbesondere Politik zu treiben. Selbstverständlich nicht etwa bloße Kirchturmpolitik, sondern Staatspolitik, ja geradezu Weltpolitik. Deutlich genug sagt dies ein italienischer Hochgradmaurer: Die Johannesloge ist notwendig als Vorstufe der Hochgrade. Der Schwerpunkt unserer Arbeiten liegt in den Hochgraden. Dort machen wir den Fortschritt, die Politik und die Weltgeschichte. Freimaurerzeitung vom 9. Mai 1874. Die Hochgrade waren auch von jeher die Seele aller monarchiefeindlichen Bestrebungen. Nicht unabsichtlich, nicht ohne Zweck haben sich daher die verschiedenen Hochgradsysteme schon im 18. Jahrhundert die klangvollsten Namen wie souveräne Maurerfürsten oder Kaiser des Ostens und Westens beigelegt. Titel, die damals außerhalb der Freimaurer nicht besonders ernst genommen wurden, aber doch schon die eigentlichen Endziele der freimaurerischen Hochgradbestrebungen deutlich genug verrieten. Heute sind die Throne gestürzt, die Monarchen vertrieben und die Freimaurerfürsten wagen sich allmählich aus dem dreifachen Nebel, der sie umhüllt, ans helle Tageslicht hervor.